Öffentlicher Münzfernsprecher, Teleruf, telefonieren ab 5 Cent, Hasenheide Höhe Reichelt an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein vor einem Schild geparktes Fahrrad der Marke Triumph Alu Classic. Das hier vor einem Schild geparkt ist, das im Grunde genommen von der die Sonderangebote der Bäckerei Thürmann ausweist. Da gibt es unter anderem 2 Stück Spritzkuchen für 1,40 Euro. Schrippen 4 Stück 96 Cent. Und das gute Berliner Landbrot, ein Roggenmischbrot für 1,99 Euro. Ansonsten ein weiteres Hinweisschild des Blumenhändlers hier im Supermarktbereich. Er hat ein handgeschriebenes, mit Edding handgeschriebenes Schild aufgestellt. Da steht: Wir liefern frei Haustür, Blumen, Erde und so weiter ab 30 Euro im Umkreis von 4 Kilometern. Ansonsten außer einem weiteren Hinweisschild eines Lokals und ein Werbeschild der Firma Kick Textil Discount, einige Hinweisschilder der Firma Bauhaus hier in der Hasenheide. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.